Dies sind unsere aktuellen Themen. 7. Nienburger Spargelfest, parlamentarisches Patenschaftsprogramm und Fernduell um Tabellenführung. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Insgesamt 11 junge Menschen aus dem Wahlkreis des heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Axel Knörich wurden bereits für das parlamentarische Patenschaftsprogramm ausgewählt. Nun erhalten Schüler, Auszubildende und junge Berufstätige erneut die Chance, sich für das einjährige USA-Stipendium des Deutschen Bundestages zu bewerben. Bis zum 16. September läuft die Bewerbungsphase für das Austauschjahr 2017-2018 auf der Internetseite des Bundestags. Am 22. Mai findet in Nienburg bereits zum 7. Mal das Spargelfest statt. Rund um Spargelmuseum wartet ein buntes Programm auf die Besucher. Ein Highlight wird auch wie in den letzten Jahren die Krönung der neuen Spargelkönigin sein. Insgesamt soll das Spargelfest größer und bunter werden, berichtet Organisatorin und Museumsleiterin Dr. Christina Nowak-Klimscher. Wir haben uns ein ganz besonderes Programm ausgedacht, gerade eben auch, weil wir jetzt sagen, das Spargelfest kommt immer so gut an bei der Bevölkerung und wir möchten doch eigentlich das weiterentwickeln. So, wir haben einen besonderen Kochgast bei uns zum Spargelfest eingeladen, das ist der Michael Thürnau, der wird Spargelgerichte kochen. Dann wird es ein Spargelwettschälen geben und wir haben eben auch verschiedene größere Schausteller mit am Platz. In der Nacht zu Dienstag konnten in Bücken zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden. Die beiden Täter hebelten zunächst die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Holzenstraße auf und durchsuchten anschließend alle Räumlichkeiten. Der Eigentümer war nicht zu Hause. Die aufmerksame Nachbarschaft vernahm auf dem Grundstück sowie in dem Wohnhaus verdächtige Geräusche und alarmierte sofort die Polizei. Polizeikräfte aus Hoya konnten die beiden Männer noch im Wohnhaus festnehmen. Aktuell dauern die Ermittlungsarbeiten hierzu an. Und zum Sport mit Philipp Kessler. In der Fußball-Kreisliga werden in dieser Woche die letzten Nachholspiele ausgetragen. Am morgigen Donnerstagabend kommt es zum Fernduell beider Titelfavoriten. Herbstmeister und Spitzenreiter Mönchehagen muss nach Stöckse. Für den VfL um Spieler Stojan Snaunov geht es nur um die 3 Punkte. 1-0 reicht für uns. Wir müssen 1-0 gewinnen und dann, dass für uns reicht. Die 3 Punkte sind ganz wichtig Donnerstag. Wenn wir da gewinnen, dann sind wir einen Schritt schon von unserem Aufstieg. Verfolger Eisrob spielt an der Musriede und trifft dort auf den ASC Nienburg. Die Nienburger sind momentan Achter und schwer auszumachen, so TSV-Trainer Thorsten Klein. Ja, der ASC hat zum Ende der Hinserie einen guten Lauf gehabt, konnte den nicht wirklich mit rübernehmen ins neue Jahr. Durchwachsene Ergebnisse ist ein bisschen Wundertüte. Wir sind jedenfalls heiß und freuen uns auf das Spiel in der Musriede. Anstoß beider Partien ist morgen um 19 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.